بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا بقينا متنا من الله سكنادن فولن سكنادن الله سيجن وعن بمهات سشكايت سنة من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute inshallah ta'ala weiter mit dem 10. Unterricht zu dieser Reihe über das Handelsrecht, Fiqh al-Buyu'. Und wir hatten beim letzten Mal angefangen, das Thema Schart zu besprechen. Wir haben gesagt, was Schart ist. Und wir haben erklärt, dass es zwei Arten von Schart gibt, nämlich die sogenannten Ja'li-Schart und die sogenannten Shar'i-Schart. Und über die Shar'i-Schart, da haben wir schon am Anfang darüber gesprochen, ganz zu Beginn des Kapitels. Und wir sind jetzt hier bei den Ja'li-Schart, die sozusagen einer von beiden Vertragspartnern stellt. Und wir haben bewiesen, durch manche Überlieferungen, dass diese Bedingungen grundsätzlich rechtens sind, allerdings nicht immer, wie aus dem Hadith von Barira vom letzten Mal. Insofern wissen wir, es gibt erlaubte Schart und es gibt auch verbotene Schart. Und dementsprechend ist die Frage, was sind die erlaubten und was sind die verbotenen? Wenn sie erlaubt sind, was ergibt sich daraus? Und wenn sie verboten sind, dann stellt sich die Frage, ist dann der Schart ungültig? Und wenn ja, resultiert dadurch auch die Ungültigkeit des Bay'-Vertrages oder nur des Schart? Okay? Das sind alles Fragen, die wir versuchen wollen zu beantworten. Und so wie viele Dinge im Leben, es gibt nicht nur entweder Ja oder Nein, sondern das kommt drauf an. Wir müssen die Schart in verschiedene Kategorien einteilen. Beginnen wir erst einmal mit den erlaubten Formen von Schart, die einen Vertragspartner stellen könnte. Die erste Form ist, also das ist jetzt eine logische Einteilung, ja, logische Einteilung aller theoretisch möglichen Formen von erlaubten Schart. Erstens, eine Schart, also jemand stellt einen Schart, also eine Bedingung bei einem Vertrag und diese Bedingung bezieht sich auf eine Sache, die sich sowieso aus dem Kaufvertrag ergibt. Jemand stellt eine Bedingung und diese Bedingung ergibt sich sowieso aus dem Kaufvertrag. Beispiel dafür ist, jemand kauft zum Beispiel ein Auto, ja, oder was auch immer und der Käufer sagt, ich kaufe dieses Auto unter der Bedingung, dass ich das Auto auch sofort mitnehmen darf. Das ist eine Bedingung, die sich normalerweise aus dem Kaufvertrag sofort ergibt, denn das ist ja das Ergebnis eines Vertrages, dass die Eigentümer, die Malik, sich wechseln und dadurch hat jeder das, was er will. Aber das ist keine Sache, die immer gilt, denn manchmal einigt man sich auf einen Kaufvertrag, aber zahlt erst später oder bekommt die Ware erst später ausgehändigt, wie dem auch sei. Das heißt, diese Bedingungen ergeben sich prinzipiell sowieso aus dem Bay'-Vertrag und deswegen besteht kein Zweifel, dass solche Bedingungen grundsätzlich sahih sind. Ja? Weil es könnte ja sein, dass in einem Ort es üblich ist, für eine bestimmte Ware mit der Kreditkarte zu bezahlen. Dann wird er, was für eine Karte zu bezahlen und nicht bar zu bezahlen. Könnte sein, dass es üblich ist. Deswegen, wenn jemand, es ist üblich, aber es ist nicht das, was sich prinzipiell aus einem Bay'-Vertrag ergibt. Und deswegen, wenn er sagt, ich möchte es so haben, wie es eigentlich sein sollte, dann ist diese Bedingung eine Bedingung, die grundsätzlich gilt. Weil wenn er diese Bedingung nicht stellen würde, dann würde nämlich eine andere Regel greifen. Dann würden wir sagen, auf Deutsch, auf Arabisch heißt es al-ma'rufu 'urfan kal-mashruti shartan. Auf Deutsch habe ich das mal so übersetzt, was allgemein üblich ist, ist wie eine Bedingung zu werden. Was allgemein üblich ist, ist wie eine Bedingung zu werden. Und deswegen in manchen Regionen, wenn man zum Beispiel ein Auto kauft, ein gebrauchtes Auto kauft, von einem privaten gebrauchtes Auto kauft, dann gibt es eine sechsmonatige Garantie. Das heißt, der Verkäufer muss garantieren, dass das Getriebe 6 Monate lang funktioniert. Sollte es innerhalb dieser Zeit kaputt gehen, da hat der Käufer das Recht, das Auto zurückzugeben und dann den Betrag zurückzuerstatten, auch wenn man es nicht ausdrücklich im Vertrag erwähnt hat. Ja, das ist der Punkt, ja, weil es ist allgemein üblich, dass man dieses Produkt mit der Garantie so und so verkauft, weil es eben zum Beispiel gesetzlich verankert ist oder weil die Leute das alle so handhaben, dann ist es dann würde man durch solch eine Bedingung, die man stellen würde, wie ich eingangs erwähnt habe, dieses Gewohnheitsrecht umgehen und außer Kraft setzen, sofern der andere sich auch damit einigt. Ja. Der Sinn, man könnte sich fragen, was ist denn der Sinn einer solchen Bedingung, abgesehen von dem Ausnahmebeispiel mit dem Gewohnheitsrecht, was ich gerade erwähnt habe. Also warum sollte jemand sagen, ich kaufe diese Ware unter der Bedingung, dass ich sie auch sofort mitnehmen darf, oder unter der Bedingung, dass ich verkaufe dir diese Ware unter der Bedingung, dass du mir den gesamten Betrag heute bezahlst und so weiter und so fort, damit eben, wenn ein Vertragspartner diese Bedingung nicht erfüllt, der andere das Recht hat, den Vertrag aufzulösen. Okay, das ist der Sinn des Ganzen. Denn normalerweise hättest du Recht dann darauf, den Betrag zu erhalten. Ja, wenn er zum Beispiel den Betrag nicht bezahlt, dann kannst du dein Recht einfordern, dass du den Betrag erhältst als Verkäufer. Aber du hast kein Recht darauf, den Vertrag rückgängig zu machen. Okay? Und wenn aber es als Bedingung gestellt würde, dann hättest du das Recht zu sagen, ich möchte den Vertrag auflösen und mein Geld zurückhaben, weil diese Bedingung nicht eingehalten worden. Das ist die erste Art von Bedingung. Zweite Art von Bedingung sind diejenigen Schart, die einen Nutzen für den jeweiligen Vertragspartner darstellen. Einen zusätzlichen Nutzen für den jeweiligen Vertragspartner darstellen. Dafür gibt es einen klassischen Hadith, der diesbezüglich erwähnt wird. Das ist der Hadith von Jabir radiallahu ta'ala anhu. Da war es so, dass der Prophet alaihissalatu wassalam auf der Heimreise sein Kamel abgekauft hat. Okay? Der Jabir radiallahu anhu ritt auf seinem Tier und der Prophet saß auf seinem. Und dieses Tier wollte nicht so, wie Jabir eigentlich will. Es war nicht mehr so viel wert und also es war zu langsam und deswegen war er immer einer der Letzten und der Prophet hat das mitbekommen, weil ihr wisst, der Prophet ist ja immer hinter der Kompanie oder der Armee geritten, damit falls jemand zurückbleibt oder falls jemand etwas runterfällt, dann würde er das aufsammeln, alaihissalam. Wie dem auch sei, er hat dann zu Jabir gesagt, komm mal zu, ich kaufe dir dein Kamel ab, um ihn aufzuheitern. Ja, aber Jabir hat das so verstanden, dass er ihm das Kamel auch abkaufen möchte. Und dann hat er aber zum Propheten s.a.w. gesagt, ich verkaufe es dir, aber unter der Bedingung, dass ich es noch bis nach Medina reiten darf. Okay? Das ist ein Kaufvertrag, ein Bärvertrag zusammen mit einem Schart, der einen Nutzen für einen Vertragspartner darstellt, in diesem Fall. Weil normalerweise, was würde sich aus dem Bär-Vertrag ergeben? Würde sich ergeben, dass Jabir radiallahu ta'ala anhu dem Propheten s.a.w. das Kamel aushändigt und sagt, erledigt. Aber das ist ja nicht im Sinne von Jabir. Deswegen hat er eben diese Strecke bis nach Medina ausgenommen und der Prophet s.a.w. hat diese Bedingung akzeptiert. طيب, diese Argumentation mit diesem Hadith, da stimmen die meisten Gelehrten nicht darüber ein. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass solche Bedingungen Fasid sind. Und sie begründen das mit verschiedenen Argumenten. Erstes Argument, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Bay'-Verträge mit einer zusätzlichen Bedingung verboten. Naha an Bay'in wa Shart. Okay, er hat Verträge, Bär-Verträge mit einer Bedingung verboten. So heißt es in einer Überlieferung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf diese Thematik sind wir eigentlich schon eingegangen und haben gesagt, dass wir diesen Hadith des Propheten alaihissalatu wassalam, auch den Hadith, dass man nicht 2 Kaufverträge in einem machen darf oder dass man nicht einen Kaufvertrag machen darf mit 2 Schart, dass wir darunter grundsätzlich den Ina-Bi' verstehen. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Und zusätzlich verstehen wir darunter jede Form von Bi'-Verträge oder jede Form von Schart, die einem Bi'-Vertrag hinzugefügt wird, wodurch es zu etwas Verbotenem kommt. Ja, und nicht einfach, dass wirklich jeder Bi'-Vertrag, bei dem eine Bedingung gestellt wird, verboten ist, sondern wenn durch diese Bedingung etwas resultiert, was eben haram ist. Wie zum Beispiel Unklarheit, ja, wie heißt es, oder zum Beispiel dadurch ein Zinsvertrag entsteht oder irgendetwas anderes, was verboten ist. Okay? Und das hängt immer damit zusammen, zum Beispiel Unklarheit, zum Beispiel im Hinblick auf die Ware, Unklarheit in Bezug auf die, wie heißt es, wie zum Beispiel ich vermiete dir meine Wohnung für 10 Euro unter der Bedingung, dass du sie nach für 1000 Euro im Monat unter der Bedingung, dass du nach 10 Jahren sie für einen Restbetrag von 50.000 Euro abkaufst, zum Beispiel. Ja? Das ist eine Bedingung gestellt wird, die führt zur Ungültigkeit des Vertrags. Warum? Weil keiner weiß nach 10 Jahren, wie viel die Wohnung wirklich noch wert sein wird. Niemand weiß es. Die Wohnung, das hat ja nicht nur damit zu tun, wie alt eine Wohnung ist, sondern es hat auch mit Angebot und Nachfrage zu tun, hat was zu tun, wie viel wert das Geld überhaupt noch ist, der man kauft. Das heißt also hier, sobald ein Bi'-Vertrag zusammen mit einer Bedingung zu einer Unklarheit führt, dann, Entschuldigung, ich habe vorhin gesagt, Ina-Vertrag, das war falsch. Ich meinte nicht den Ina-Vertrag, sondern ich meinte mit diesen zwei Bi' in einem, dass man sagt, ich verkaufe dir die Ware bar für so und so viel und ich verkaufe dir die Ware auf ein Jahr zum Beispiel für einen anderen Preis und die Leute gehen auseinander, ohne sich auf einen der beiden Preise geeinigt zu haben. Das war, was ich vorhin meinte. Ich meinte nicht den Ina-Vertrag. Ina ist auch ein Beispiel dafür, aber warum? Weil beim Ina-Vertrag kauft ja jemand eine Ware auf Zeit unter der Bedingung, dass der Verkäufer sie in der gleichen Sitzung für weniger Geld bar kauft. Ja? Das heißt, auch hier hast du wieder zwei Bi'-Verträge miteinander verknüpft, aber auf eine Art und Weise, wodurch ein Zinsvertrag entsteht. Okay? Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, wer das sich nochmal anhört, wurde aufgenommen, inshallah ta'ala. Das heißt, Der erste Einwand der Mehrheit der Gelehrten, dass sie sagen, dieser Hadith, dass man einen Bi'-Vertrag schließen darf, wie im Falle von Hadith von Jabir, ist nicht erlaubt, weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Bi'-Vertrag verboten hat, zusammen mit einem Schart. Okay? Taban, ihr müsst immer wissen, die Imame der Religion, die sind ja, nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Und die wissen ja auch, dass dieser Hadith von Jabir radiallahu anhu existiert. Und die wissen ja auch, dass dieser Hadith darauf hinweist, was wir gerade eben beweisen wollen. Aber sie sagen, wir kennen den Hadith und wir zweifeln auch nicht an seiner Authentizität, sondern wir verstehen den Hadith anders, als ihr ihn verstanden habt. Okay, weil das ist auch eine Quelle für Meinungsverschiedenheit, dass jemand den Hadith anders versteht als sein Gegenüber. Und zwar sagen sie, sie haben verschiedene Argumente. Sie können zum Beispiel argumentieren, ganz einfach, sie können sagen, grundsätzlich gilt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache erlaubt hat, in einem anderen Hadith die Sache verboten hat, dann hat was Vorrang, die Erlaubnis oder das Verbot? Das Verbot. Und wer das nicht glaubt, der kann dann Usul al-Fiqh lernen, dann weiß er das Bescheid. Okay? Aber das ist eine Thematik, die wir diskutiert in Usul. Und das Ergebnis davon ist, dass Verbotenes Vorrang hat gegenüber Erlaubtem. Nicht, weil wir streng sind, den Leuten das Leben schwer machen wollen oder so, sondern das ist eine ganz vernünftige, logische Begründung. Ich mache das extra spannend, dass ihr auch andere Unterrichte hört, inshallah ta'ala. Aber entscheidend ist, Sie können sagen, plus, es gibt immer ein Argument, auch wenn das nicht so jetzt das Hauptargument ist. Man sagt, das gilt für den Propheten sallallahu alaihi wasallam speziell und gilt nicht für alle anderen. Warum? Weil er hat das gemacht. Khalas, dann gilt das für ihn. Darüber diskutieren wir nicht. Wir sagen nicht, dass der Prophet was Verbotenes gemacht hat. Aber als er das verboten hat, dass man einen Bi'-Vertrag zusammen mit einem Schart macht, da hat er das ja nicht einer Person im stillen Kämmerlein gesagt, sondern hat das der Umma gesagt, auf dem Minbar, in einem Unterricht, vor anderen Leuten, versteht ihr? Das heißt, es geht hier nicht nur um ihn persönlich, und er möchte diese Information an die Menschen übermitteln. Also gilt sie auch für die Umma. Und das ist eine Art, die Hadithe miteinander in Einklang zu bringen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man diese Sache nicht unterschätzt. Gerade wenn du irgendwo liest, die meisten Gelehrten sagen eine Sache, dann weißt du, das hat Hand und Fuß. Und dass die meisten Gelehrten Hadith übersehen, das ist so das Unwahrscheinlichste fast, was auf der Welt geht. Zweitens, sie sagen, der Hadith von Jabir widerspricht eigentlich gar nicht dem Verbot, einen Kaufvertrag mit einer Bedingung einzugehen. Warum? Weil der Prophet, als er von Jabir, das Tier abgekauft hat, hatte der Prophet wirklich vor, das Tier zu kaufen? Oder wollte er eigentlich Jabir nur finanziell unterstützen? Und ihr wisst, wie es ist, wenn Menschen haben Würde. Und ein Mensch, der eine Würde hat, Ird auf Arabisch nennt man das, ja. Wenn jemand eine Würde hat, dann akzeptiert er sehr selten eine Spende. Dass man ihn einfach unterstützt, ohne eine Gegenleistung. Ja, er sagt, okay, ich nehme das Geld, aber lass mich für dich wenigstens dein Auto putzen, irgendwas. Ja, er will nicht, dass du die obere gebende Hand bist und er die nehmende Hand. Er will Gleichheit. Gib mir das Geld, kein Problem, aber dafür biete ich meine körperliche Leistung an oder welche Leistung auch immer. Okay? Und deswegen, der Prophet, das war unser Prophet, und dieser Mensch, und seine Menschenkenntnis, hängt natürlich mit seinem Prophetentum zusammen, aber auch nicht zuletzt mit seiner Lebenserfahrung, die er hatte. Und wenn man in diesem Alter ist, mit über 40 Jahren, dann weiß man, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und wenn du weißt, dass ein anderer Mensch schwach wird, oder dass ein anderer Mensch, wie in diesem Fall, dass ein anderer Mensch eine Sadaqa nicht einfach so akzeptiert, dann macht man irgendeinen Vorwand, damit man ihn trotzdem unterstützen kann. Und der Vorwand ist, ich kaufe dir dein Kamel ab, dass das eh nichts wert ist. Okay? Der andere sagt, okay, du kannst damit anfangen, irgendwas kann er damit anfangen. So, was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass als sie dann in Medina angekommen sind, hat der Prophet s.a.w. nach ihm geschickt oder jemanden zu ihm geschickt und ihm gesagt, denkst du wirklich, wir wollten von dir dein Kamel abkaufen? Behalte dein Kamel und nimm das Geld und das war's. Versteht ihr? Das war das Ergebnis. Das heißt, unser Prophet a.s.w. hatte nicht wirklich vorgehabt, von ihm dieses Tier zu kaufen. Insofern sagen sie, ist es kein Beweis, dass man einen Vertrag eingehen darf mit einer zusätzlichen Bedingung. Wir wiederum argumentieren dagegen. Wir haben auch unsere Argumente. Ja. Wir sagen, dass dieser Hadith trotzdem ein Argument ist dafür, dass man einen Vertrag mit einer zusätzlichen Bedingung grundsätzlich eingehen darf, solange sie nicht zu was Verbotenem führt. Warum? Weil Absichten spielen bei Kaufverträgen keine Rolle. Also Absichten, die spielen für die Gültigkeit eines Bay'ah-Vertrages keine Rolle. Ja? Einer kauft ein Auto mit schwarzer Farbe und sagt, nein, ich meinte eigentlich grau oder sowas in der Richtung. Das alles, Absichten spielen keine Rolle. Absichten spielen Rolle, als wir die Bedingungen angeschaut haben, die Schart für die Schar'i-Schart-Bedingungen für Bay'ah-Verträge, haben wir niemals was von der Niyya gesagt. Ja, die Niyya, die finden wir bei Aqida, die finden wir bei Ibadat. Ja, wenn du keine Niyya hast beim Salat, das ist dein Gebet ungültig und so weiter. Ja, aber bei Bay'ah-Verträgen interessiert die Absicht überhaupt gar nicht. Ja, insofern ist dieser Hadith trotzdem ein Argument für uns. Zusätzlich sagen wir, der Prophet a.s.w. diese Handlung, die er gemacht hat, und er weiß, dass die Leute ihn nachahmen in dem, was er sagt, in dem, was er tut, in dem, was er billigt, und er hat die Handlung trotzdem gemacht und nimmt in Kauf, dass wir darunter verstehen, dass solche Verträge gültig sind oder solche Schalt gültig sind, das ist ein Argument für uns, weil er den Vertrag trotzdem eingeht. Weil wenn das nicht erlaubt wäre, hätte er sagen können, Jabir, hier bitteschön, behalte dein Kamel, nimm das Geld. Ich wollte eigentlich von dir gar nicht kaufen, weil du weißt ja, solche Verträge sind gar nicht erlaubt. Zum Beispiel hätte er sagen können, alayhi salatu wassalam, weil er ist ja, er redet ja mit Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht ja nicht mal zufällig mal links und zufällig mal rechts. Ja? Selbst als er einmal der Prophet aus eine Fatwa einem Mann gegeben hat, gemäß dem, was er an Informationen hatte, kam Jibril, das Wort hat ihn korrigiert, und gesagt, nein, nein, so läuft das nicht, sondern so und so. Kennt den Hadith, den berühmte über die, auf dem Märtyrer alle Sünden vergeben werden. Und er sagte ja, und später kam Jibril, hat gesagt, außer wenn es um Schulden geht. Okay? Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala beschützt seinen Propheten والسلام, vor dem Irrtum. Ja, daran glauben wir fest. Nicht, weil der Prophet والسلام, eine Maschine wäre, die keine Fehler macht. Ja? Nein, sondern weil, wenn er etwas sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht so wollte, dann Allah subhanahu wa ta'ala korrigiert ihn. Ja? Und das haben wir im Koran Karim, berühmteste Surah Abasa wa Tawalla und ähnliches. Das ist Allahs Schutz für seinen Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. طيب, drittens, dritte Argument der Mehrheit, die uns widersprechen möchte in diesem Zusammenhang, ist, sie sagen, jetzt kommt ein neues Fachwort, ja. Sie sagen, diese Situation, die sich abgespielt hat zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, nennt man eine Ein Qadiyya. Arabisch Qadiyya zu Ein, das heißt ein Einzelfall. Aber per Definition ist ein Einzelfall ein Fall, der einem Asl widerspricht, der einem Grundsatz widerspricht. Und wir haben hier keinen Grundsatz, dem dieser Hadith widerspricht. Wenn Sie sagen, doch, das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einen Vertrag zusammen mit einer Bedingung einzugehen, sagen wir, stopp, wir sind ja gar nicht einer Meinung über die Bedeutung des Hadithes. Ja, versteht ihr? Du kannst nicht mich überzeugen mit einem Hadith, den du anders verstehst als ich. Diesen Hadith kannst du dann als Argument benutzen für Leute deinesgleichen. Alle Leute, die den Hadith so verstehen, wie du ihn verstehst, für die kannst du diesen Hadith benutzen. Aber für die anderen Leute, die gar nicht das so sehen, wie du das siehst, dann ist dieser Hadith bei ihnen wertlos. Ja, also kannst, deswegen also ist dieses und unabhängig vom Hadith haben wir umgekehrt eigentlich bewiesen zu Beginn dieses Kapitels Shurut Ja'liya, dass man Bedingungen stellen darf, und wir suchen nur nach den Bedingungen, die man nicht stellen darf, als Ausnahme und nicht eben als Grundregel. Also Grundregel ist, Bedingungen darf man stellen, und nicht Grundregel ist, Bedingungen darf man nicht stellen. Das ist die Ausgangslage, und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. طيب. Jetzt haben wir zwei Arten von Bedingungen gehabt. Einmal Bedingungen, die sich direkt aus dem Kaufvertrag ergeben. Und dann haben wir Bedingungen gestellt, oder da haben wir Bedingungen gesprochen, die einen Nutzen darstellen für einen Vertragspartner. Und jetzt kommen wir zur dritten Art von Bedingungen. Das sind immer noch die gültigen Bedingungen. Und zwar die Bedingungen, die zur Vollendung eines Vertrages beitragen. Die zur Vollendung eines Vertrages beitragen. Was meinen wir damit? Ganz konkret, es gibt in der islamischen Gesetzgebung, auch in anderen Gesetzgebungen, die Möglichkeit, einen Pfand entgegenzunehmen. Auf Arabisch Rahn. Und die Sache, die hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim gesprochen, Surat al-Baqarah, über den Vers, den längsten Vers, und den danach über Schulden, über Darlehensverträge. Und was ist der Sinn eines Pfandes? Da gibt es übrigens ein ganzes Kapitel im islamischen Fiqh al-Mu'amalat über Pfände und wie man damit umgeht. Da geht es einfach nur darum, dass der Käufer den Betrag nicht ganz überhaupt nicht aushändigt zu Beginn, und der Verkäufer möchte eine Garantie haben, durch die er sein Geld im Falle eines Falles bekommen kann. Und deswegen gibt der Käufer dem Verkäufer einen Wertgegenstand, irgendwas Wertvolles, womit er der Verkäufer sich zufrieden gibt, und im Falle eines Falles kommt der Verkäufer dann an sein Recht oder zumindest an einen Teil seines Rechtes, je nachdem, auf was sie sich als Pfand geeinigt haben. Und das ist auch mit diesem Beispiel gemeint. Deswegen, der Pfand Wäre er nicht da, wollte der Verkäufer gar nicht verkaufen. Aber dadurch, dass der Pfand vorhanden ist, sagt der Verkäufer, ich gehe den Kaufvertrag ein. Bin damit einverstanden. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie heißt es, diese Möglichkeit uns gegeben. Und dadurch hilft dieser Pfand bei der Vollendung des Kaufvertrags. Ja, also, weil er da ist, sagt der Käufer, ich verkaufe. Der Verkäufer sagt, ich verkaufe. Und der Käufer sagt, ich kaufe. Kann auch umgekehrt sein. Kann auch umgekehrt sein, dass der Käufer das Geld parat hat, der Verkäufer die Ware aber erst später liefert, er sagt, okay, ich lasse dir das Geld da unter der Bedingung, dass du mir einen Pfand gibst. Weil du kannst mir die Ware nicht heute aushändigen, erst in einer Woche, deswegen bitte gib mir einen Pfand, und dann gibt er einen Pfand und dann sind sie auch. Und dieser Vertrag, auch diese Art von Bedingungen sind in Ordnung. Und das zeigt auch, die Sache mit dem Pfand, zeigt auch, das Pfandnehmen ist gesetzlich. Darüber gibt es keine Diskussion. Ja, also ich wüsste nicht, dass es daran eine Meinungsverschiedenheit gibt, weil dies ja im Koran Karim auch verankert. Okay? Was ist ein Pfandnehmen grundsätzlich? Das ist doch wieder, als würde man einen Kaufvertrag eingehen, einen Bärvertrag eingehen und der eine sagt, ich mache es unter der Bedingung, dass du mir einen Pfand gibst. Das sind zwei verschiedene Verträge. Du hast einen Bärvertrag und der Pfandvertrag. Und der ist miteinander irgendwie verknüpft. Ja? Und schon wieder hast du eine Art Bay' mit Schart. Und ist gültig, zweifellos. Also kann dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht so allgemein zu verstehen sein, dass jede Art von Bay' zusammen mit einem Schart ungültig ist. طيب, dann kommen wir, und wie gesagt, und dann haben wir auch über die Sache gesprochen, letztes Mal, also wir haben drei verschiedene Hadith-Versionen, okay, um das zusammenzufassen. Wir haben eine Version, in der der Prophet a.s.w. sagt, dass er verboten hat, zwei Bay' in einem zu machen. Da haben wir gesagt, richtigerweise ist damit gemeint, dass man zwei verschiedene Preise nennt, bar und auf Ratenzahlung oder bar und auf ein Jahr oder wie auch immer, und auseinander geht, ohne sich auf einen Preis zu einigen. Das haben wir gesagt. Das Gleiche ist, als er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass er verboten hat, einen Bay'vertrag mit zwei Schart. Auch eine lange Diskussion unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Aber es ist genau das Gleiche, weil diese beiden Schart regulieren sozusagen. Er sagte, wenn du das sofort bezahlst, zahlst du den Preis. Solltest du es nicht sofort bezahlen, dann gilt eben der andere. So, das sind die zwei Schart, die gestellt werden. Okay? Und dann haben wir noch eine Version, allgemein, dass er verboten hat, einen Bay' mit einem Schart einzugehen. Und das ist entweder das Gleiche, wie gerade eben erwähnt, wenn man das mit die zwei Bedingungen als eines zusammenfasst, oder es geht allgemein um Bedingungen, die zu Verbotenem führen. Ja? Ich verkaufe dir mein Auto unter der Bedingung, dass der so und so morgen hier ankommt. Keiner weiß, ob er morgen ankommen wird. Kann sein, er kommt an, kann sein, er kommt nicht an. Ich verkaufe dir unter der Bedingung, dass die Mannschaft so und so morgen gewinnt. Okay? Dadurch führt es zur Unklarheit und solche Verträge sind verboten und sind ungültig. Dann kommen wir zu den sogenannten Fasid-Schart. Das ist, was wir jetzt heute noch inshallah ta'ala uns anschauen werden, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillah, nochmal weiter. Dann kommen wir inshallah ta'ala zu den sogenannten Fasid-Schart. Fasid-Schart sind natürlich das Gegenteil von den Sahih-Schart, die wir uns schon bereits angeschaut haben. Und was ist der Beweis dafür, dass es auch Fasid-Schart gibt? Ist der, wie wir gesagt haben, der Hadith des Propheten, der sagte, kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata shart. Haben wir übersetzt wie folgt, haben gesagt, jede Bedingung, die sich nicht im Gesetze Allahs befindet, im Sinne von jeder Bedingung, die dem Gesetz Allahs widerspricht, ist ungültig, selbst wenn es 100 Bedingungen wären. Und dieser Hadith im Zusammenhang mit dem Hadith von Barira radiallahu anha beweist, dass es Schart gibt, die ungültig sind bei denen der Kaufvertrag oder der Vertrag allgemein gültig bleibt. Weil der Hadith von Barira, da blieb der Vertrag gültig, worauf der Hadith deutlich hinweist. طيب. Ungültige Schart, Fasid-Schart, können einen Bay'-Vertrag annullieren, ungültig machen, wenn sie einen zweiten Vertrag, wie einen Qard-Vertrag, das ist ein Kreditvertrag, oder eine Ijara, das ist ein Werkvertrag, oder einen Salam, das ist ein Terminkauf, als Schart stellen. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wenn ich sage, können, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass es so sein muss, aber wir schauen uns das mal an. Jemand sagt, ich verkaufe dir dieses Haus für 100.000 Euro unter der Bedingung, dass du mir 100 Sa' Weizen aus deinen Ländereien als Salam verkaufst. Salam haben wir als Terminkauf. Ja? Das heißt also, prinzipiell, man zahlt für die Ware, bekommt sie aber erst später. Okay? Aber das ist ein Kapitel für sich, das jetzt nur in diesem Zusammenhang, hat meistens was mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu tun. Okay? Also, ich verkaufe dir dieses Haus für 100.000 unter der Bedingung, dass du mir 100 Sa' Weizen aus deinen Ländereien als Salam verkaufst. Also wir haben zwei Verträge, einmal einen Bay'-Vertrag und einmal einen Salam-Verkauf oder Salaf-Verkauf, weil es ist das Gleiche. So, solche zwei Verträge in einem zu machen, ist haram und führt zu Unruhe und führt zu Streit. Warum? Denn ihr seht ja, wenn jetzt einer von beiden Verträgen ungültig wird, hat das Einfluss auch auf den anderen. Und deswegen sind solche Verträge verboten. Unabhängig davon, ob du das jetzt als eine Form von Bay'atayn fi Bay'a bezeichnest oder als eine Form von Bay'in wa Shart oder Shartayn oder sowas, das, unabhängig davon, jemand stellt jetzt eine Bedingung auf bei einem Kaufvertrag, wodurch dieser Kaufvertrag in Frage gestellt wird. Denn ich weiß nicht, ob nach einem Jahr oder wann auch immer der Salam-Vertrag, für welchen Zeitpunkt auch immer aufgesetzt worden ist, ob der wirklich dann die 100 Weizen liefern kann von seinen Ländereien. Ja, das weiß ich nicht. Und jetzt und der Salam-Verkauf ist sowieso nach manchen Gelehrten ein Spezialfall. Ein Spezialfall. Okay? Und deswegen diesen auszuweiten zu verallgemeinern, ist dann nach ihnen sowieso nicht erlaubt. Ja. Und deswegen, solche Verträge, wodurch der eine den anderen ungültig macht, wenn er doch nicht stattfindet, das verbieten wir grundsätzlich, weil es eben zu Streit führt und zu Unruhe führt und zu Unklarheit führt. Und der Prophet sagt immer, Gharar-Verträge, Risikoverträge verboten. Ein zweites Beispiel, bei dem es auch verboten ist, weil es zu einem Riba-Geschäft führt. Jemand sagt, ich verkaufe dir dein Gemüse, aber dafür musst du mir Geld leihen. Was ist das Problem? Das Problem ist, eine Geschichte ist, man darf keinen nutzerbringenden Qard-Vertrag eingehen. Darf man nicht. Jeder Qard-Vertrag, jeder Kreditvertrag, jeder Darlehensvertrag, bei dem es für den Kreditgeber zu einem Vorteil kommt, ist haram und ist ein Riba-Vertrag. Und da spielt es keine Rolle, ob der Nutzen, den der Kreditgeber gibt, von gleicher Art ist, wie er einen Kredit gegeben hat oder nicht. Also Beispiel, jemand sagt, jeder von uns würde ja verbieten, wenn jemand sagt, ich verleihe dir 100 Euro unter der Bedingung, dass du mir 100 Euro und 1 Cent zurückgibst. Ja? Das ist absolut haram. Ob dieser 1 Cent 1 Cent ist oder eine andere Leistung ist, die man zurückbekommt, spielt keine Rolle. Ja? Ich leihe dir 100 Euro unter der Bedingung, dass du mir diese 100 Euro wieder zurückgibst. Bis dahin ist ja kein Problem. Und du schneidest mir einmal meine Haare. des Haareschneidens von anderer Art als der Kredit, den ich gegeben habe. Trotzdem ist er genauso verboten, haram, wie der erste. Deswegen, die Regel lautet allgemein, im Arabischen sagt man, kullu qardin jarra naf'an fahu riba. Das heißt, jeder nutzerbringende Qard ist ein Zinsvertrag. Okay? Warum? Weil, ich meine, über das Thema Zinsen haben wir noch nicht gesprochen, aber allgemein im Arabischen das Wort Zinsen, riba, bedeutet ziyada, bedeutet Zusätzliches. Und mit welchem Recht, wenn du jemandem 100 Euro gegeben hast, mit welchem Recht nimmst du mehr als 100 Euro zurück? Egal was es ist, das Zusätzliche spielt für uns keine Rolle. طيب. Ja, und dann gibt es auch so dieses klassische Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe, dass jemand eben seine Wohnung vermietet. Das ist, was man manchmal als Mietkauf bezeichnet. Ja? Aber Vorsicht, nicht jeder Mietkaufvertrag ist gleich Mietkaufvertrag. Also es gibt unterschiedliche Konzepte von solchen Verträgen. Und bevor man etwas verbietet, sollte man sich das genauer anschauen. Aber wenn jemand sagt, ich miete diese Wohnung für 10 Jahre unter der Bedingung, dass sie mir auch danach gehört, ja, das ist verboten. Das ist verboten, weil ich vorhin erklärt habe, keiner weiß, wie viel Wert diese Wohnung nach 10 Jahren haben wird. Und deswegen, auch wenn sich zwei Leute einigen auf etwas Verbotenes, heißt nicht, dass dadurch erlaubt wird. Sonst wäre ja Zina erlaubt, wenn zwei Leute sich einigen würden. Oder zwei Leute gehen Zinsverträge ein. Also ich glaube nicht, dass jemand hier in die Bank geht, einen Kreditzinsvertrag eingeht und das unter Zwang macht. Ja? Die Leute machen das freiwillig. Aber freiwillig plus freiwillig heißt nicht, dass es deswegen halal ist. Und haram bleibt haram. طيب. Und so weiter und so fort, gibt es verschiedene Beispiele dafür. Ja, dann gibt es das, was wir jetzt erwähnt haben, vielleicht ist euch schon aufgefallen, das waren alles Bedingungen, die erstens ungültig waren und zweitens den Gesamtvertrag ungültig gemacht haben. Den gesamten Vertrag ungültig gemacht haben. Jetzt gibt es aber Bedingungen, die ungültig werden, bei denen aber der Vertrag gültig bleibt. Okay? Das heißt, wir annullieren nur die Bedingung und nicht den Vertrag. Beispiel. Ich verkaufe dir mein Haus unter der Bedingung, dass du es niemals verkaufst. Ich verkaufe dir mein Haus unter der Bedingung, dass du es niemals verkaufst. Oder dass du es niemals verschenkst. Oder dass du darin niemals wohnst. Was ist das Problem an dieser Bedingung? Das Problem an dieser Bedingung ist, dass aus dem Kaufvertrag ergibt sich automatisch den Eigentümerwechsel. Ergibt sich der Eigentümerwechsel. Und wenn ich der neue Eigentümer von dem Haus bin, dann darf ich darin wohnen, dann darf ich es vermieten, dann darf ich es verkaufen, dann darf ich es verschenken, weil ich bin der Eigentümer. Und du hast nicht das Recht hinterher. Das heißt, es widerspricht dem Sinn des Bärvertrages. Der Sinn des Bärvertrages ist, ein Mensch darf, der Besitzer oder der Eigentümer, der wechselt sich und dadurch gehört das Erste dem Zweiten, das Zweite dem Ersten. Und dem widersprichst du jetzt, also ist es genau entgegengesetzt dem Sinn eines Bärvertrages und was sich daraus ergibt. Und solche Bedingungen sind ungültig und der Vertrag hinsichtlich bleibt gültig. Der Beweis dafür, den haben wir schon erbracht, aber ich erinnere noch einmal daran, das war der berühmte Hadith von Barira radiallahu anha mit Aisha, denn sie kam zu Aisha und sagte sinngemäß, sie war eine Sklavin, und der Prophet und sie wollte sich freikaufen, das nennt man Mukataba-Vertrag. Okay? Und sie wollte sich freikaufen, aber sie konnte das nicht sich leisten. Deswegen ist sie zu Aisha gegangen, damit Aisha radiallahu anha sie unterstützt und sie dabei hilft. Dann hat Aisha zu mir gesagt, ich bin damit einverstanden, ich mache folgenden Vorschlag. Ich bezahle diese ganzen Beträge, die ihr ausgemacht habt miteinander, aber dafür bekomme ich auch den Wala. Da habe ich darüber gesprochen, das ist diese berühmte Beziehung zwischen dem ehemaligen Sklaven und demjenigen, der ihn freigelassen hat. Und die Angehörigen von Barira waren nicht damit einverstanden. Sie wollten das Geld kassieren und gleichzeitig den Wala kassieren. Da hat der Prophet das nicht für richtig empfunden und hat gesagt, wie kann es sein, dass manche Leute solche Sachen sagen? Innama al-wala'u liman a'taq. Das heißt, der Wala gehört dem, der auch den Sklaven freigelassen hat. Ja? Und dann sagte, Schartullahi awthaq wa innama al-wala'u liman a'taq. Das heißt, die Bedingungen Allahs, sie gelten es, umgesetzt zu werden. Oder sie sind die Bedingungen, die eingehalten werden müssen, am ehesten. Und der Wala gehört demjenigen, der den Sklaven freigelassen hat. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Aisha gesagt, geh den Vertrag ruhig ein, es ist kein Problem, weil selbst wenn sie das den Wala als Bedingung stellen, steht er ihnen gar nicht zu. In dem Moment, wo du diese bezahlt hast, gehört sie dir und du lässt sie frei und dann gehört auch dir der Wala und die Sache ist erledigt und ihre Bedingung ist vollkommen fehl am Platz. Denn sobald ich eine Ware gekauft habe, dann gehört sie mir. Du kannst nicht sagen, ich verkaufe dir mein Auto, aber wenn du es weiter verschenkst, dann möchte ich die Hasanat dafür haben. Was soll das? Ich kaufe dir dein Auto ab, du kriegst das Geld. Und wenn ich das Auto jetzt jemandem verschenke, kriegst du die Hasanat? Das passt überhaupt nicht. Ja? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Kharaj ibn Daman. Al-Kharaj ibn Daman wird den Gewinn bekommen, der auch die Verantwortung trägt. Ja, und deswegen sind doch die ganzen Riba-Geschäfte haram. Weil die Banken tragen keine Verantwortung. Ja, und deswegen gilt das nicht. Du kannst keinen Gewinn machen, wenn du nicht auch den Verlust verantwortest. Ja, das war diese Geschichte. Jetzt machen wir ein weiteres Beispiel zur Übung. Ja? Ich verkaufe dir diese Ware unter der Bedingung, dass du mir das Geld innerhalb von 3 Tagen gibst. Ansonsten ist der Vertrag fasid. Ich verkaufe dir diese Ware unter der Bedingung, dass du mir das Geld innerhalb von 3 Tagen gibst. Ansonsten ist der Vertrag fasid. So, wir uns schauen. Das ist eine Ja'li-Bedingung, weil das hat ja der Verkäufer gestellt. Es ist in seinem Sinne. Das heißt, es ist eine Bedingung, die einen Nutzen für ihn darstellt. Aber es ist gleichzeitig auch eine Bedingung, die sich eigentlich, kann man sagen, sowieso aus dem Vertrag ergibt. Weil sobald der Vertrag geschlossen worden ist, hat jeder das Recht auf das Mal des anderen, richtig? Der Verkäufer hat das Recht auf den Thaman und der Käufer hat das Recht auf den Muthman. Ja? Man tauscht sich die Sachen aus. Und jetzt sagt er, ich möchte es auf jeden Fall von 3 Tagen. Du hast sowieso das Recht sofort. Ja? Insofern ist es eindeutig eine Bedingung, die rechtens ist und gültig ist und gar kein Problem darstellt. طيب. Ein zweites Beispiel. Ich verkaufe dir die Ware unter der Bedingung, oder ich verkaufe dir die Ware, wenn der so und so damit einverstanden ist. Wenn der so und so damit zufrieden ist. Eine dritte Person, die mit der Sache nichts zu tun hat. Okay? Ich weiß nicht, ob der so und so zufrieden ist. Ich kann das nicht an seinem Herzen ablesen. Und ich kann das erst wissen, wenn er es mir mitteilt. Vielleicht teilt er es mir mit, vielleicht teilt er es mir nicht mit. Solche Verträge würden in der Schwebe stehen. Dann sagen wir, solche Schart sind fasid und absolut ungültig und führen auch zur Unklarheit. Und dadurch ist auch der Vertrag ungültig. طيب. Passend zu dieser Thematik möchten wir noch 2 Angelegenheiten erwähnen. Einmal die berühmte Geschichte mit Urbun, manchmal sagen auch Urban. Urbun und Urban, da geht es um die Anzahlung, die ein Käufer macht, weil er eben Angst hat, dass der Verkäufer diese Rarität weiterverkauft oder dass ein anderer kommt, sie kauft. Und deswegen macht er eine Anzahlung und sagt, sollte ich den Restbetrag bis zu so und so vielten dir besorgen, dann ist das die erste Anzahlung, die erste Rate gewesen und du verrechnest das mit dem gesamten Betrag. Sollte ich es nicht machen, nicht schaffen, nicht mehr auftauchen, aus welchen Gründen auch immer, dann darfst du diese erste Rate behalten. Okay? Das nennt man Urbun oder Urban. Und die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, verbieten diese Art von Verträgen, weil eben sie sagen, dass das Vermögen des anderen zu Unrecht verschlingt wird, verschlungen wird. Ja? Weil er sagt ja, die erste Rate wäre dafür, dass ich die Ware bekomme und dann bekommst du die zweite und dritte. Alle Raten sind eigentlich für die Ware. Aber wenn er die anderen Raten doch nicht bezahlt, dann stellt sich die Frage, mit welchem Recht hat er dann die erste Rate erhalten? Ja? Natürlich manche entgegnen und sie sagen, dafür, dass er ihm die Ware reserviert hat. Okay? Aber das Argument ist problematisch, weil kein Mensch würde von vornherein auf die Idee kommen und sagen, bitte reserviere mir die Ware für eine Woche und ich komme sie auch nie wieder und ich zahle nicht den Rest. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es ist nicht im Sinne des Käufers und es gibt den Käuferschutz und es gibt auch den Verkäuferschutz und deswegen, die meisten Gelehrten erlauben diese Art von Verträgen nicht und Allah weiß am besten Bescheid. Aber es ist gut zu wissen bei solchen Sachen, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, damit man auch weiß, dass andere auch was anderes sagen. Aber wir bleiben dabei und sagen, grundsätzlich solche Verträge sind nicht erlaubt. Die zweite Art, und die zweite, das ist eine Bedingung, deswegen war das in diesem Zusammenhang wichtig. Die zweite Art von Bedingungen, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden sollten, ist es die berühmte Bedingung, sich von der Verantwortung jeglichen Mangels loszusagen. Ich verkaufe dir mein Auto unter der Bedingung, dass ich keine Verantwortung für etwaige Makel übernehme. Ja, er nimmt sich aus der Verantwortung raus. Und natürlich, solche Arten von Bedingungen, da müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Fall Nummer 1, der Verkäufer nennt dem Käufer den Makel und spricht sich dann von der Verantwortung los. Okay? Wenn ich dem Käufer die Makel, die Mängel an dem Auto erwähnt habe und ich sage, hör mal zu, das Auto hat im fünften Gang ein Problem, im sechsten Gang ein Problem, das Auto bremst nicht mehr richtig, das Auto hat keinen TÜV mehr, was weiß ich, nenne ihn die Makel und er kauft es trotz dieser Makel, dann ist es ja, dann weiß er ja, was er kauft, weil es kann sein, er ist ein Mechaniker und er will es reparieren. Er kann sein, dass er es kauft, um es weiter zu verkaufen. Die Nutzen eines auch kann sein, er kauft es, um ein paar Teile daraus zu nehmen. Das Auto funktioniert gar nicht mehr. Er will trotzdem ein paar Teile davon haben. Insofern ist diese Sache unproblematisch. Nur, dass man unterscheiden muss, manche Käufer, und das ist ein Problem, dass manche Käufer vielleicht einwilligen, aber diese Mängel gar nicht verstehen. Ja, aber das ist, also zum Beispiel, wenn der Verkäufer sagt, das Auto hat die Mängel 1, 2, 3, aber der Käufer versteht nicht, was damit gemeint ist, weil es sich hier um Fachwissen handelt. Ja, nicht jeder, der eine Ware kauft, weiß auch damit umzugehen und kennt die Technik dahinter. Dann kann man aber trotzdem sagen, das ist das Problem des Käufers, weil der Käufer muss sich selbst informieren. Und wenn der Käufer auf einem Schild etwas liest, was er nicht versteht, kann er sich informieren, bis ihm klar geworden ist und dann den Kaufvertrag eingehen. Weil du kannst nicht, vom Verkäufer erwarten, dass er weiß, was der andere alles nicht versteht. Ja? Sondern du gehst in ein Geschäft rein, du kaufst die Ware so und so, du hast die Möglichkeit, dich informieren heutzutage. Links, rechts, bei deinen Nachbarn, im Internet, bei Leuten, die mit Erfahrung haben. Wenn du das nicht machst und dabei zu kurz trittst, dann ist das deine eigene Verantwortung, kannst du nicht in die Schuhe des Verkäufers schieben. Du hättest ihn auch fragen können. Aber klassisch meinen wir hiermit den zweiten Fall. Und zwar, dass der Verkäufer sich von der Verantwortung für jeglichen Mangel freispricht, ohne ihn dem Käufer zu nennen. Er sagt, guck mal, ich weiß nicht, ob da Mängel, guck mal, wenn da Mängel drin sind, sagt sie ihm nicht, das ist so eine Form von Betrug. Okay? Aber es geht jetzt darum, er sagt ihm, guck mal, ich habe die Ware, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, da ist alles wunderbar. Ich habe es so bekommen, fertig, in einem Paket. Und kann sein, da ist ein Mangel drin. In beiden Fällen, ich spreche mich von der Verantwortung los. Okay? Wenn er eine solche Aussage trifft, hat der Käufer trotzdem hinterher das Recht, von seinem Rücktrittsrecht auf Arabisch nach Khiyar Gebrauch zu machen. Okay? Das heißt, wenn du jemandem eine Ware verkaufst, aus der Sicht des Verkäufers, ja, wenn du jemandem eine Ware verkaufst und es stellt sich nachhinein heraus, dass an dieser Ware ein erheblicher Mangel war, dann hat der Käufer das Recht, im Kaufvertrag zurückzutreten, auch wenn du nicht über den Mangel vorher Bescheid wusstest. Und deswegen sagen wir, die Absichten und solche Sachen, das spielen keine große Rolle. Insofern spielt, wie gesagt, die Erwähnung dieser Angelegenheit keine Rolle. Allah also weiß am besten Bescheid. Und über manche dieser Themen werden wir, inshallah ta'ala, gerade über das Rücktrittsrecht, das kommt jetzt als nächstes, inshallah, dran, werden wir, inshallah, beim nächsten Mal einzeln sprechen. Es gibt verschiedene Formen von Rücktrittsrecht, wie in diesem Fall, im Fall von Mangel. Es gibt im Fall von Betrug und anderen Fällen, wo jemand von solchen Sachen Gebrauch machen kann. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheera.